Morning, my friends. Guten Morgen, meine Freunde. Look at the first exchange that I want to talk about. Schau den ersten Tausch, worüber ich sprechen will. 2 Corinthians 5, verse 21 says this. 2. Korinther 5, Vers 21 sagt dies. For he, that is God, denn der, das ist Gott, made him who knew no sin to be sin for us. Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. So that we may become the righteousness of God in him. Damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. My friend, can I tell you something that I hope your heart can grab? Mein Freund, kann ich dir etwas sagen, das, so hoffe ich, dein Herz ergreifen kann? When Jesus hung on the cross, he did not just take your sin upon himself. Als Jesus am Kreuz hing, hat er nicht nur deine Sünde auf sich genommen. He literally took your sinful nature. Er nahm wortwörtlich deine sündhafte Natur. To give you a perfect and righteous nature. Um dir ein perfektes und gerechtes Wesen zu geben. Imagine with me. Stell dir mit mir vor. The holy Jesus. Der heilige Jesus. Who has never sinned. Der nie gesündigt hat. Not in thought and not in deed. Nicht in Gedanken und nicht in Taten. When he went to the cross, he didn't go to the cross as the holy Jesus, but as a sinner. Als er ans Kreuz ging, ging er nicht als der heilige Jesus, sondern als ein Sünder. Yes, he became sin. Ja, er wurde zur Sünde. So the Jesus, who never did anything wrong, suddenly had the nature of a murderer, a rapist, a thief. So dass Jesus, der nie etwas Falsches gemacht hat, plötzlich das Wesen eines Mörders, eines Vergewaltigers, eines Diebes hatte. What must have going on in his inside of his soul? Was muss im Innern seiner Seele los gewesen sein? That's why he shouted, my God, why have you forsaken me? Deswegen rief er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Never do you find anywhere in the Gospels. Nirgends in den Evangelien findest du. That Jesus addressed God as God. Dass Jesus Gott als Gott angesprochen hat. He always talked to him about his father. Er sprach immer über ihn als sein Vater. On the cross, he did not see his father anymore. Am Kreuz sah er nicht mehr seinen Vater. Because sinners don't have God as the father. Weil Sünder nicht Gott als ihren Vater haben. Only children have God as the father. Nur Kinder haben Gott als ihren Vater. See, God is not the father of all people. Du siehst, Gott ist nicht der Vater von allen Menschen. Everybody is God's creation, but not everybody is God's child. Jeder ist Gottes Schöpfung, aber nicht jeder ist ein Kind Gottes. Don't make that mistakes and think that every person is God's child. Mach nicht diesen Fehler und denke, dass jeder ein Kind Gottes ist. You become God's child by receiving Jesus Christ. Du wirst ein Kind Gottes, wenn du Jesus Christus annimmst. John chapter 1 says, those who received him, that is Jesus, Johannes 1 sagt, so viele ihn aber aufnahmen, was Jesus ist, he gave the authority to become children of God. Denen gab er das Recht, die Autorität, Kinder Gottes zu werden. So a child of God you only become through Jesus Christ. Ein Kind Gottes wirst du nur durch Jesus Christus. Why? Warum? Because Jesus chose to become a sinner. Weil Jesus sich entschied, ein Sünder zu werden. The agony that must have been going on inside of him is unimaginable. Die Qualen, die in ihm stattgefunden haben, müssen unvorstellbar sein. You know, my God, why have you forsaken me? And God did not respond. Weißt du, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott hat nicht geantwortet. Because a sinner hung on the cross. Weil ein Sünder am Kreuz hing. But Reinhard, how could he have become a sinner? Aber Reinhard, wie konnte er ein Sünder werden? That's the exchange. How could you have become righteous? Das ist der Tausch. Wie konntest du gerecht werden? You know, if you ask, how could Jesus have become a sinner? Wenn du fragst, wie Jesus ein Sünder werden konnte, you have to ask the question, how could I have become righteous? Musst du die Frage stellen, wie konnte ich gerecht werden? You have received a brand new nature, the nature of a righteous person. Du hast die brandneue Natur erhalten, das Wesen eines Gerechten. That's the exchange on the cross. Das ist der Tausch am Kreuz. Jesus didn't do anything to become sinner. Jesus hat nichts getan, um ein Sünder zu werden. Neither did we do anything to become righteous. Noch haben wir etwas getan, um gerecht zu werden. The more we understand this powerful exchange, je mehr wir diesen kraftvollen Tausch verstehen, the more we will be able to act righteous. Je mehr werden wir fähig sein, gerecht zu handeln. So what has religion done? Was hat Religion gemacht? Religion told us, if you're a good Christian, act righteous. Religion hat uns gesagt, wenn du ein guter Christ bist, dann handle gerecht. That has created nothing else but hypocrites and self-righteous people. Das hat nichts anderes als Heuchler und selbstgerechte Menschen gemacht. Here is the true approach. Hier ist der richtige, wahre Ansatz. Because of the perfect exchange of the cross, wegen dem perfekten Tausch am Kreuz, where I have been made completely righteous, even though I did nothing for it, wo ich vollkommen gerecht gemacht wurde, obwohl ich dafür nichts getan habe, Jesus did it all. Jesus hat alles gemacht. I now can learn to act according to my righteous nature. Kann ich nun lernen, gemäß meinem gerechten Wesen zu handeln. You know, the more we believe that this exchange happened at the cross, je mehr wir glauben, dass dieser Tausch am Kreuz stattgefunden hat, the more natural it will be for us to act righteous. Je natürlicher wird es für uns sein, gerecht zu handeln. See, true Christian life is not stressful. Wahres christliches Leben ist nicht anstrengend. True Christian life is so much fun. Das wahre christliche Leben macht so viel Spaß. Because you live out of what happened at the cross. Weil du aus dem heraus lebst, was am Kreuz stattgefunden hat. So every day, jeden Tag, by appropriating faith, mit nehmendem Glauben, you have to apply this, musst du dies anwenden. You say this. Du sagst dies. Jesus, I thank you so much for this exchange. Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Tausch. I'm not a sinner saved by grace. Ich bin kein Sünder, der durch Gnade errettet wurde. One day I was a sinner. Ich war einmal ein Sünder. But Lord, now I'm perfectly righteous. Aber jetzt, Herr, bin ich vollkommen gerecht. And it all has to do with what you did on the cross. Es hat alles damit zu tun, was du am Kreuz gemacht hast. Thank you that I'm righteous. Danke, dass ich gerecht bin. And then you believe it in your heart and then you begin to act upon it. Dann glaubst du es in deinem Herzen und du fängst an, danach zu handeln. See, that's the exchange of the cross. Du siehst, das ist der Tausch am Kreuz. Tomorrow we continue. Morgen fahren wir weiter.